la successiva relazione e ci troviamo in uno scenario in qualche modo nuovo, perché anche se il professor Muck è docente di filosofia nella facoltà teologica di Innsbruck, però affronterà un tema dal punto di vista teologico, cioè del rapporto fra forse il maggior teologo cattolico, prego, il maggior teologo cattolico, credo, del XX secolo e Heidegger. Ecco, direi che forse in questo convegno è la prima volta che si parla proprio tematicamente, non solo per accenni, di un teologo che poi ha subito l'influenza di Heidegger, anche se Rahner, io ho avuto modo di parlare con Rahner qualche mese prima della sua morte, lui sosteneva il fatto di essere un teologo, diceva sì che era stato allievo di Heidegger per 2-3 anni a Friburgo, però diceva che poi successivamente non si era molto interessato al pensiero di Heidegger, al punto che non aveva mai letto né Unterwegs zur Sprache né Der Satz von Grund. Nonostante questa affermazione, però, mi sembra che l'influsso heideggeriano sulla teologia di Rahner è indubbio. E quindi ora sentiremo poi su questo argomento un esperto come il professor Otto Muck. Grazie. Meine Damen und Herren, zum Thema Heidegger und die Theologie soll ich nun irgendwie einen konkreteren Fall herausnehmen, nämlich Karl Rahner als einen der bedeutendsten Theologen unseres Jahrhunderts, der zugleich unter dem Einfluss von Heidegger war. Wir stellen uns die Frage, gibt es hier im Denken von Rahner einerseits, Heidegger andererseits Ähnlichkeiten, Abhängigkeiten vielleicht sogar? Und welche Folgen hat das für die Theologie von Karl Rahner? Ich stütze mich in diesen Überlegungen vor allem auf Untersuchungen, die ich gemacht habe, über einige Denker in der sogenannten Marechal-Schule, die also versucht haben, die transzendentale Methode Kants weiter zu entfalten über den deutschen Idealismus hinaus und von dort aus sogar eine gewisse Rekonstruktion von Gehalten zu gewinnen, von denen sie gemeint haben, dass sie isomorph sind manchen zentralen Gehalten der klassischen thomistischen Metaphysik und von da aus auch gemeint haben, dass sie von da aus eine bestimmte Interpretation geben können und das als wesentlichen Gehalt ansehen können in der auf Thomas von Aquin zurückgehenden Tradition und damit einen bestimmten Gehalt als wesentlich herausheben, den sie abheben können dann von manchem, was zeitgeschichtlich weltbildbedingt war und natürlich überholt ist. Von da aus ist es zu verstehen, dass bei diesen Denkern dann nicht so sehr im Vordergrund steht, eher eine Abweisung dieser veralteten Metaphysik, die ein heute nicht mehr akzeptables Weltbild mit sich bringt, sondern im Gegenteil hier unter Metaphysik gerade jene Gehalte akzentuieren an der klassischen Metaphysik, die von heutigen Fragestellungen her durchaus rekonstruierbar und gewinnbar erscheinen. Und von da aus wird es verständlich werden, was eigentlich die Hauptthese meiner Ausführungen ist, dass durchaus auch ein Karl Rahner in kritischer Distanz war zu der Schulmetaphysik, die auch für Heidegger etwas war, was irgendwie die Offenbarungstheologie verstellt hat, dass er aber nicht die Konsequenz gezogen hat, dass er gesagt hat, also eine andere oder gar keine Philosophie, zumindest keine Science-Philosophie oder Metaphysik, wie immer, sondern dass er vielmehr die andere Folgerung gezogen hat, eine radikalere Begründung metaphysischen Denkens. Und in diesem Punkt gerade hat er sich, glaube ich, sehr inspiriert gefühlt, sowohl von Marechal als auch aber dann von Heidegger. Und so möchte ich jetzt kurz zunächst einmal als erstes einleitend einige ganz kurze biografische Hinweise geben und einleitend einige Hinweise zu seiner Weise von Interpretation klassischer Texte und seiner Methode, philosophische Fragen anzugehen. Nach diesem ersten einleitenden Teil einen zweiten, wo ich auf Ihrer Kurzzusammenfassung sind das 8 Punkte, versuche einige inhaltliche Ähnlichkeiten oder auch Unterschiede zugleich herauszuarbeiten und in einem dritten Teil dann zu fragen, wie sich das, welche Folgen sich für daraus ergeben für die Theologie, insbesondere für die Philosophie in der Theologie. Zum Ersten, zunächst biografische Hinweise. Ich glaube, hier ist das Wichtigste zu sehen, dass Karl Rahner, der von 1904 bis 1984 gelebt hatte, also in der zweiten Hälfte der 20er Jahre in seinem eigenen Studium das philosophische Grundstudium in Falkenburg gemacht hat, dass er da mit dem soeben herausgekommenen Hauptwerk von Marechal bekannt wurde, und es existiert jetzt noch im Rahner Archiv ein sehr ausführliches deutsches Exzerpt aus dieser Zeit von Marechal, woraus man schon handgreiflich sieht, was sich dann auch in seinem weiteren Denken deutlich zeigt, den großen Einfluss, den dieser Ansatz von Marechal auf Karl Rahner hatte. Das nächste ist dann, was wichtig ist, dass Karl Rahner 1934 bis 1936 dann zu einem Doktoratsstudium nach Freiburg gekommen ist, wo er zusammen war mit Johannes Baptist Lotz, es war damals schon längere Zeit Max Müller dort und so weiter. Und das ist wohl die Zeit, wo wir ansetzen müssen, den Haupteinfluss des Denkens von Heidegger auf Rahner. Darum werde ich auch vor allem mich konzentrieren auf einerseits den frühen Heidegger. Ich glaube, hier kommen vor allem in Frage natürlich Sein und Zeit, Kant und das Problem der Metaphysik, in etwa noch anderes, zum Beispiel Einführung in die Metaphysik, die ja 35 damals gelesen wurde und ähnliches. Und bei Karl Rahner vor allem zunächst beachten seine von manchen sogenannten philosophischen Frühschriften. Warum ich sage sogenannten, das werde ich später erklären. Von dieser Zeit übrigens, dass gerade diese Freiburger Zeit einen Einfluss, einen großen auf ihn hatte, wird nicht bestritten. Aber im Rückblick darauf haben wir auch unterschiedliche Stimmen. So schreibt zum Beispiel Johannes Baptist Lotz im Rückblick auf diese Zeit, in Auseinandersetzung vor allem mit Heidegger, wozu der Einfluss von Thomas von Aquin und Marechal kam, entwickelten wir unsere Philosophie, wie wir zu sagen pflegten. Allerdings vermerkt Max Müller, der damals Assistent war und mit Rahner in Verbindung gestanden hatte, man muss also festhalten, Karl Rahner ist nie Schüler im vollen Sinne Heideggers, auch in seinem Frühwerk Geist in Welt nicht, in dem Sinne gewesen, als ob er eine inhaltliche, also materielle Übereinstimmung und Gemeinsamkeit irgendwelcher Art vorhanden gewesen wäre. Aber die Art und Weise, formaliter also, in der sich Heideggers Denken vollzog, hat aufs Stärkste auf ihn gewirkt, so Max Müller. Also etwas unterschiedliche Hinweise, also Aussagen, die schon hinweisen auf die Problematik dieser Ähnlichkeit und Abhängigkeit. Nun, welche Punkte kann man nun anführen im Denken von Karl Rahner, wo man sich erinnert fühlt, zumindest um es vorsichtig zu sagen, an Heidegger? Zunächst möchte ich also einleitend dann noch diese Punkte, einerseits der Zugang auf klassische Denker und zweitens die Methode, philosophische Probleme anzugreifen, nennen. Die Interpretation klassischer Denker. Hier kommt bei Rahner in Frage natürlich vor allem seine Interpretation von Thomas von Aquin und damit der gängigen metaphysischen Terminologie, die in der systematischen Theologie verwendet wurde. Der Geist seiner Thomas-Interpretation ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass Karl Rahner mit Marechal eine kritisch-positive Interpretation im eingangs charakterisierten Sinn auf dem Boden einer weitergeführten transzendentalen Methode vorzieht, also eine Interpretation mit systematischer Absicht, mit einer im Sinne Marechals weitergeführten transzendentalen Analyse als Interpretationssprache. In einem jüngeren Artikel im englischen Sprachraum von Thomas Sheehan wird darauf hingewiesen, ich glaube mit Recht, dass gerade diese Weise der Interpretation verglichen werden kann mit dem Begriff oder mit der Art und Weise bei Heidegger, die Wiederholung genannt wird. Man könnte hier denken, gerade an Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, der diesen Ausdruck folgendermaßen umschreibt: Unter der Wiederholung eines Grundproblems verstehen wir die Erschließung seiner ursprünglichen, bislang verborgenen Möglichkeiten, durch deren Ausarbeitung es verwandelt und so erst in seinem Problemgehalt bewahrt wird. Ein Problem bewahren heißt aber, es in denjenigen Kräften frei und wach halten, die es als Problem im Grunde seines Wesens ermöglichen. Wiederholung des Möglichen bedeutet gerade nicht das Aufgreifen dessen, was gang und gäbe ist, wovon begründete Ansichten und so weiter bestehen, dass sich etwas daraus machen lässt und so weiter. Hinweise auf die Art der Interpretation, die sich aber bereits von anderen herleitet, erhalten wir auch daraus, dass zum Beispiel Karl Rahner im Rückblick seine Kenntnis von Marechal vermittelt, kennzeichnet durch, also der, im Rückblick eben seine Kenntnis von Thomas von Aquin als durch Marechal vermittelt gekennzeichnet hat. So hat er sich selber irgendwie bezeichnet, allerdings sehr spät im Rückblick, als einen transzendental infizierten Thomisten mit einer stärkeren Hinwendung zur Welt, welches allerdings in seinem späteren, erst in den späteren Jahrzehnten immer stärker von ihm selbst so akzentuiert wurde, wenn er nämlich in diesem Interview mit Einden schreibt, dass diese Hinwendung zur Welt zu sehen ist als eine Hinwendung zu Geschichte, Freiheit, Mitmensch. In Geist und Welt selbst bekennt er ausdrücklich, dass er sich im Geist seiner Thomas-Interpretation Rousselot und Marechal verpflichtet weiß. Dabei geht es ihm zunächst um die Lehre von Thomas und nicht um die der thomistischen Schule. Um hier noch einmal diese Unterscheidung zu betonen, die ich auch eingangs erwähnt habe. Und dann führte weiter aus, dass die Lehre von Thomas allerdings nicht um historischer Erforschung willen gesucht, sondern gegenwärtiger Fragen wegen, philosophisch, im Blick auf die Sache gesucht wird. Er geht auch so weit, dass er dann sagt, dazu bedarf es eines Entfaltens der historisch greifbaren Fragmente mit systematischem Anliegen. Und damit im Sinne des Autors, den man interpretiert, ein Aufgreifen neuer Probleme. Das ist natürlich etwas, was dann später immer wieder Anlass war für Kritik an Rahner, dass man eben seine Art der Thomas-Interpretation für eine zu starke Eisegese statt Exegese aufgefasst hat. Nun, wenn es aber jetzt darum geht, der Sache nach die Probleme aufzugreifen, mit welcher Methode geht er vor? Auch hier ist eine interessante Parallele zu Heidegger zu sehen. Vielleicht kann man kurz sagen, die Methode, mit der die philosophische Problematik von der Sache her entfaltet werden soll, wird bei Rahner als transzendental, bei Heidegger zunächst als phänomenologisch bezeichnet. Das Gemeinsame aber kann man dennoch wohl darin sehen, dass es um eine Auslegung dessen geht, was zwar verborgen, aber im zunächst sich Zeigenden immer schon als sein Sinn und Grund anwesend ist. So heißt es bekannterweise in Sein und Zeit, etwa bei Heidegger: Phänomenologie ist die Zugangsart zu dem und die ausweisende Bestimmungsart dessen, was Thema der Ontologie werden soll. Ontologie ist nur als Phänomenologie möglich. Der phänomenologische Begriff vom Phänomen meint als das sich zeigende, das Sein des Seienden, seinen Sinn, seine Modifikationen und Derivate. Nun, zu dieser Zeit aber noch steht das bei Heidegger nicht im Gegensatz zur transzendentalen A priori-Forschung, denn es heißt ebenso, zunächst in Kant und das Problem der Metaphysik und dann in einer Anmerkung von Sein und Zeit folgendermaßen: Transzendentale Erkenntnis, heißt es in Sein und Zeit, untersucht also nicht das Seiende selbst, sondern die Möglichkeit des vorgängigen Seinsverständnisses, das heißt zugleich die Seinsverfassung des Seienden. Die Möglichkeit der Ontologie zum Problem machen heißt nach der Möglichkeit, das heißt, nach dem Wesen dieser Transzendenz des Seinsverständnisses fragen, transzendental philosophieren. So hieß es in Kant und das Problem der Metaphysik, 24.11. Und dann in einer Anmerkung in Sein und Zeit wird betont, der Apriorismus, unter Anführungszeichen, ist die Methode jeder wissenschaftlichen Philosophie, die sich selbst versteht. Weil er nichts mit Konstruktion zu tun hat, verlangt die A-priori-Forschung die rechte Bereitung des phänomenalen Bodens. So scheint mir der Weg nicht weit zu sein zu Rahner, wenn ein Hörer des Wortes sagt, wir fragen nach der transzendentalen Bedingung der Möglichkeit dafür, das heißt nach einer solchen Bedingung, die im erkennenden Subjekt a priori zur einzelnen Erkenntnis und Abstraktion als deren vorgängige Bedingung ihrer Möglichkeit anzusetzen ist. Und jetzt hört man schon die Maréchal-Interpretation von Thomas durch, wenn er dann allerdings weiter fortsetzt. Also, scholastisch ausgedrückt, wir fragen nach dem inneren Wesen der Fähigkeit zu dem und dem, in dem Fall zu abstrahieren. Nun, durch diese kurzen Zitate, glaube ich, wird Folgendes deutlich, worin sich nun eigentlich die Weise, wie Karl Rahner methodisch den Zugang von Maréchal aufnimmt, transformiert, indem er sich mit Heidegger auseinandersetzt. Ich glaube, am treffendsten wäre hier dieses Stichwort zu nehmen aus dieser Anmerkung in Sein und Zeit, dass nämlich die A-priori-Forschung entsprechend, dass für die Bereitung eines phänomenalen Bodens entsprechend erforderlich wäre. Und das ist, glaube ich, die spezielle Note, die hier Karl Rahner hereingebracht hat und weshalb von ihm auch gesagt wird, dass er gerade diese transzendentalphilosophische Rekonstruktion der Metaphysik durch eine Existenzialanalyse ergänzt hat. So hat auch etwa Sheehan in seinem Artikel über Rahner, glaube ich, mit Recht betont, dass man bei Rahner nicht nur von einem transzendentalen Thomismus sprechen dürfe, sondern eher von einem hermeneutisch-transzendentalen Thomismus, um dieses Moment deutlicher zu machen. Trotz dieses neuen Elementes, also des Phänomenologischen, wird man aber wohl sagen müssen, dass im Vergleich zu der Weise, wie Heidegger etwa in Daseinsanalyse den Boden phänomenologisch bereitet und wie Karl Rahner es tut, doch ein ziemlicher Unterschied ist. Während bei Heidegger gerade das Schwergewicht auf dieser Analyse liegt, habe ich den Eindruck, dass bei Karl Rahner gleichsam immer nur einzelne, zum Teil diese Analyse als vorausgesetzt angenommen wird und zum Teil nur auf jene Elemente verwiesen wird, die gerade für die nächsten Überlegungen als Absprungbrett wichtig sind, aber nicht mehr in größerer Breite. So könnte man zusammenfassend mit, glaube ich, auch diesen Unterschied so formulieren, wenn ich hier ein Wort von Koret ausborgen darf, nämlich, dass in dem Sinne also Karl Rahner in gewisser Hinsicht das fundamental-ontologische Problem aufgreift, dass dadurch die transzendentale Frage von Heidegger über Kant hinaus in zweifacher Weise wesentlich weitergeführt wird. Einmal, die Ausgangsbasis wird phänomenologisch erweitert und zweitens allerdings, und das ist eher der Unterschied der Marechal- und dann auch Rahnerischen Transzendentalanalyse etwa gegenüber dem Neukantianismus und so weiter, es wird das Ziel dieser Analyse ontologisch vertieft. Im ersten Punkt geht Rahner über Marechal hinaus, im zweiten folgt er ihm. Ich möchte nun in diesem zweiten Punkt kurz hinweisen auf einige jetzt einzelne Punkte, in denen man einen Vergleich anstellen könnte. Ich möchte die 8 Punkte, die auf dem Resümee, auf der Kurzzusammenfassung sind, nun etwa in 3 Gruppen zusammenfassen. Die erste Gruppe. Hier geht es darum, dass die Wahl der Seinsfrage und das Sprechen vom Seinsverständnis als Ausgang genommen wird bei Karl Rahner und dass wir darin eine frappierende Ähnlichkeit mit Heidegger in Sein und Zeit und Kant und das Problem der Metaphysik feststellen können. Zugleich aber, wenn bei Rahner dieses Verständnis als im Vorgriff enthalten betrachtet wird, sodass es dann in der Metaphysik eigentlich darauf ankommt, im Verständnis von Rahner, dieses im Vorgriff implizit enthaltene und vollzogene Seinsverständnis kritisch zu entfalten, so finden wir hier zugleich einen großen Unterschied. Ich glaube, es ist nicht notwendig, jetzt weiter durch Zitate im Einzelnen zu belegen, welche Rolle Seinsverständnis bei Heidegger spielt oder auch nur bei Rahner. Denn sowohl in Geist in Welt als auch in Hörer des Wortes setzt Rahner immer wieder an, dass das Entscheidende, die entscheidende Grundlage, die Seinsfrage und das Seinsverständnis ist, dass alle menschlichen Handeln und Urteilen immer wieder zugrunde liegt. Wohl aber ist es vielleicht interessant zu sehen, wie nun der Ausdruck Vorgriff hier vorkommt. Es wird etwa auch in der Literatur darauf verwiesen, dass also der Ausdruck Vorgriff sowohl bei Heidegger als auch Rahner vorkommt. Aber wenn wir etwa in Sein und Zeit nachschauen, wie dort Vorgriff vorkommt, dann heißt es etwa die Auslegung, die also eines Entwurfs und so weiter, kann die dem auszulegenden Seienden zugehörige Begrifflichkeit aus diesem Selbst schöpfen oder aber in Begriffe zwängen, denen sich das Seiende gemäß seiner Seinsart widersetzt. Wie immer, die Auslegung hat sich je schon endgültig oder vorbehaltlich für eine bestimmte Begrifflichkeit entschieden. Sie gründet in einem Vorgriff, das ist das erste Vorkommen vom Vorgriff, in Sein und Zeit. Demgegenüber, bei Rana, der Vorgriff, im Hörer des Wortes, ist die bewusstmachende Eröffnung des Horizonts, innerhalb dessen das einzelne Objekt der menschlichen Erkenntnis gewusst wird. Also geht es um die Eröffnung eines unbegrenzten Horizonts und gerade nicht eine bestimmte Begrifflichkeit, die eventuell überhaupt das schon verstellt. Also eine ganz andere Bedeutung. Und nur so kann dann Rana etwa weiter sagen, in Geist in Welt zum Beispiel, Metaphysik besteht in der transzendentalen Reflexion auf das, was in der Erkenntnis der Welt im Vorgriff jeweils schon mitbejaht wird. Das könnte man natürlich nicht sagen vom Vorgriff im heideggerischen Sinne. Das ist mal ein Punkt bezüglich Seinsverständnis und Vorgriff. Die weiteren Punkte betreffen dann die Weise, wie nun Karl Rahner im Unterschied vom Marechal gleichsam dieses grundlegende Seinsverständnis weiter entfaltet. Wäre zum Beispiel bei Marechal das in einem ganz großen Bogen einer etwas schwierigen Architektur geschieht, wo erst am Schluss eigentlich die transzendentale Deduktion, die Berechtigung der Seinsbejahung und so weiter und dann die seine Rekonstruktion der Seinsmetaphysik geschieht, haben wir bei Rana im Vergleich dazu ein gleichsam Aufbereiten in viele kleine einzelne Schritte, die jeweils den Ausgangspunkt in einer bestimmten Hinsicht entfalten, damit bestimmte Begriffe zunächst einmal einführen, vermitteln, bestimmte Unterscheidungen, die es braucht als Möglichkeitsbedingung für den einzelnen Vollzug, also für zum Beispiel die Seinsfrage und so weiter. Und dann wird wieder zurückgegangen an den Ausgangspunkt, neue Momente hereingenommen und wiederum die ganze Vermittlungsprozedur in Gang gebracht und so weiter. Rana reflektiert darauf ausdrücklich, gerade in Hörer des Wortes noch mehr als in Geist in Welt, auf dieses Verfahren, welches ich daher auch eine schrittweise Vermittlung nennen möchte, welches zur Folge hat, dass natürlich dann die so eingeführten Begriffe und Unterscheidungen jeweils nur einmal in einem bestimmten Sinne, aber noch offen für weitere Differenzierungen eingeführt werden, noch nicht irgendwie ein abgeschlossenes System bilden. Und das ist es, was oft die Leser von den Schriften von Rana irgendwie stört und ihre Geduld zu sehr in Anspruch nimmt, weil sie immer schon wissen wollen, wie das eigentlich ist. Und ich glaube, manche Fehlinterpretationen beruhen darauf. Das habe ich jetzt im Einzelnen versucht, hier in den Punkten 3 bis 6 zu charakterisieren. Also, dass er also ausgeht schon, gleichsam die erste Rechtfertigung schon im ersten Schritt mit einer Art Retorsion hat, was natürlich erfordert, dass er hier gleich eine operative Definition der verwendeten Begriffe einführt. Gut, im Detail kann man das jetzt schwer entfalten. Hier, aber nur um Hinweise zu geben dafür. Schließlich als letzten beiden Punkten. Apostelgeschichte 7 und 8 fällt hier natürlich auf, dass einerseits in diesem ganzen Bemühen er durchaus in gewisser Hinsicht d'accord ist mit Heidegger, dass das Sein wesentlich ungegenständlich ist. Aber dann distanziert er sich natürlich ganz schroff von Heidegger, indem er meint, dass gerade er in der Entfaltung des Seins dahin kommen könne, dass er als Grund des Seins, dass er zugeführt wird zum absoluten Sein, welches für ihn der metaphysische Name Gottes ist. Dass also dieses absolute Sein selbst im Seinsverständnis als Möglichkeitsbedingung aufgezeigt werden könne. Und das ist natürlich, wie wir gesehen haben, in den gestern und heute ein wesentlicher Unterschied und Gegensatz, den auch Rahner in Hörer des Wortes in der ersten Auflage explizit auch nennt, während Metz dann in der zweiten Auflage das herausgenommen hat, um das zu entlasten von Interpretationsfragen. Nun, um dem Ende zuzusteuern, die Bedeutung für die Theologie. Erstens, immer deutlicher ist es geworden, ist auch in der Literatur über Rahner jetzt, dass diese sogenannten philosophischen Frühwerke, Hörer des Wortes, Geist in Welt, auch die schon aus einem theologischen Interesse geschrieben worden seien. In Geist in Welt sagt das Rahner ausdrücklich, dass er sich um das Problem der Möglichkeit der Metaphysik, und zwar in dem Bereich der menschlichen Erkenntnis, die wesentlich auf Anschauung ausgerichtet ist und bemüht, damit ein ähnliches Problem wie bei Kant, wie auch bei Heidegger. Das ihn aber das interessiert gerade deshalb, weil seiner Meinung nach erst durch die Möglichkeit von Metaphysik der Raum für Theologie eröffnet sei. Und in Hörer des Wortes, da geht es natürlich sowieso schon um zwar religionsphilosophische Fragen, die aber irgendwie vorbereitend sind für Fundamentaltheologie. Zweitens, die Bedeutung nun im Einzelnen dieser Überlegungen für die Theologie möchte ich nur an einem Punkt verdeutlichen, nämlich indem ich die Bemühungen Rahners um seine Rehabilitierung von Metaphysik in der Theologie mit anderen Tendenzen der Theologie vergleiche. Es ist bekannt, dass gerade auch von einem Einfluss von Heidegger auf die Theologie in Marburger Zeit der Einfluss etwa auf die Entmologisierung auf Bultmann war. Es war hier das Problem, dass man eben eine fremd gewordene Metaphysik als Ballast empfunden hat er, beziehungsweise überhaupt ein fremd gewordenes Weltbild. Und nun versucht hat er, die Aufgabe der Theologie zu sehen, mehr in einer existenziellen Interpretation der Botschaft. Und in ähnlicher Richtung tendierten ja andere Richtungen, zum Teil, wenn man denkt, jetzt von analytischen Philosophie her, etwa Van Buren, Reden von Gott in der Sprache der Welt, als Anwendung der Blicktheorie auf die Deutung des christlichen Glaubens. Diesen Tendenzen gegenüber distanziert sich nun Karl Rahner nicht von der Metaphysik, sondern nur von einem landläufigen Missverständnis dieser Metaphysik und sucht demgegenüber eine vertretbare und gegenwärtige Fragen des Menschen betreffende Interpretation von Metaphysik zu bieten, welche zwei Aufgaben erfüllt. Einmal Hermeneutik des Selbstverständnisses des Menschen ist und zweitens zugleich Hermeneutik der mit klassischer Metaphysik entfalteten systematischen Theologie sein soll. Auf diese Weise erst ist nämlich eine kritische Aneignung des in der Tradition erarbeiteten und bezeugten für die gegenwärtige Situation möglich, ohne dabei durch den Ballast des weltbildhaft Überholten erdrückt zu werden. So führt also der philosophische Impuls Marischals und Heideggers auf Rahner in dessen Theologie dazu, dass er sich zwar von der überkommenen Verwendung von Metaphysik in ihrer weltbildverhafteten Gestalt früherer Zeiten distanziert, aber im Gegensatz zu einer exklusiven existenziellen Interpretation und Zurückdrängung von Metaphysik als Weltbild bedingt aus der Theologie, gelangt er zu einer Transposition der klassischen Metaphysik. Sie wird nicht nur als zur Erhellung des Daseins führend verstanden, sie wird vielmehr von daher ursprünglich entwickelt. Und gerade unter dieser Rücksicht wird sie zur Erschließung auch der theologischen Tradition fruchtbar gemacht. Ich hätte mir nun gedacht, wenn noch Zeit gewesen wäre, als dritten Punkt dieses Abschnittes das Ganze zu verdeutlichen in Kontrast zu den üblichen Einwänden, die in der Literatur gegenüber Rahner erhoben werden. Ich möchte das nur kurz, vielleicht wenn ich noch darf, antippen. Kurz. Das eine Bedenken geht dahin, dass man sagt, schön, alles gut und recht, was aber gemacht hat, ist nur jetzt wiederum die alte, uns nicht mehr zugängliche Metaphysik, wenn auch über den Trick der transzendentalen Analyse und Rekonstruktion einzuführen. Hier wird übersehen, dass es nicht darum geht, einfach etwas, was man meint schon Verstand zu haben, nachträglich zu rechtfertigen und in sein Recht einzusetzen, sondern dass es gerade das Anliegen von Rahner ist, den Sinn der Begriffe und der Unterscheidungen und der Fragestellungen und so weiter, der Metaphysik, so wie er sie versteht und was er als das Wesentliche der traditionellen Metaphysik auffasst, ursprünglich erst zu vermitteln und einzuführen und im weiteren Gebrauch diese Ausdrücke nur in diesem Sinne zu verwenden. Das ist dann der Anlass zu dem zweiten Einwand, wo man sagt, ja, aber wenn man so jetzt umdeutet, all diese Begriffe der Metaphysik, ist man dann nicht zu einem anthropologischen Subjektivismus und so weiter gekommen. Hier spielt wieder herein das, was meistens der erste Einwand gegen jedes transzendentalphilosophische Vorgehen ist, dass man das Ganze psychologistisch oder subjektivistisch missversteht, wogegen sich sowohl Heidegger als auch Rahner und so weiter ganz betont werden, dass das natürlich nicht eine Anthropologie im Sinne einer philosophischen oder gar psychologischen Anthropologie ist. Drittens, aber dennoch sagt man dann gegenüber, es ist wenigstens diese Art und Weise jetzt, Metaphysik zu interpretieren mit dieser neuen Begrifflichkeit, das stimmt doch nicht überein mit der klassischen Metaphysik und mit der Metaphysik, wie es in der herkömmlichen Theologie verwendet wurde. Hier natürlich jetzt das Entscheidende, dass Rahner durchaus meint, das, was man etwa sagen kann, die materielle Adäquatheit nachweisen zu können. Das heißt, dass obwohl er nun das, was er auswählt und was er für wesentlich betrachtet, das Recht als das Entscheidende betrachtet und von dem anderen als irrelevant für die Entfaltung des Glaubens meint, nachweisen zu können. Und schließlich die Einwände, die sich dagegen richten, dass in diesem Vorgehen von Rahner, dass er hier oft zu kurz geht, dass er viele Punkte, die natürlich für eine voll entfaltete Metaphysik oder auch Anthropologie und so weiter erforderlich werden, dass er die zu wenig berücksichtigt, bis zu der Frage, dass er vom Ausgangspunkt von der Frage her intellektualistisch vorgeht, dass er, wenn er dann vom Gegenstand spricht, dass er dann gleich, dass das Mitsein vernachlässigt werde und so weiter. Mir scheint, dass hier übersehen wird eben genau dieser typische Weg der schrittweisen Vermittlung, wo immer noch die Begriffe offen bleiben, sodass, wenn von Gegenstand gesprochen wird, auch wenn nicht von Person gesprochen wird, dass Person nicht ausgeschlossen ist und so weiter. anhand dieser paar skizzierten Hinweise auf Einwände wollte ich einfach noch mal kontrastieren das Eigentümliche, was mir scheint, was hier bei Rana vorliegt, und zwar gerade in jenen Punkten, die an manches von Heidegger erinnern, wenn ich auch nicht verhehlen konnte und auch genannt habe, jene Punkte, wo er sich deutlich auch von Heidegger unterscheidet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Io ringrazio il professor Muck per questa relazione molto chiara, dove ha appunto da una parte preso in esame il tentativo di Rahner di rinnovare la metafisica classica sotto l'influsso di Heidegger mediante l'impiego di un'analisi trascendentale, però d'altra parte ha anche messo in rilievo quali sono i punti di distanza, di differenziazione di Rahner da Heidegger. Ecco. E quindi io farei a questo punto una proposta, siccome se è d'accordo soprattutto il nostro presidente, poi il professor Penzo, cioè io farei parlare ora il professor Reinhard Markreiter,